Die Persönlichkeiten der politischen und gesellschaftlichen Kreise in verschiedenen Ländern schätzen den Marschall Kim Jong-un hoch. Der Vorsitzende des ZKDAKP Nepals Vereinigung sagte, die Ernennung des Genossen Kim Jong-un, des herausragenden Songun-Heerführers, zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, sei eine große Feierlichkeit, die den siegreichen Fortschritt der koreanischen revolutionären Sache und der Sache der Songun-Revolution und den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates fest garantiere. Der Vorsitzende der russischen Sozialideologie-Studiengesellschaft betonte, die Armee und das Volk der TVRK verteidigen unter der Führung des obersten Befehlshabers der koreanischen Volksarmee Kim Jong-un ihre Heimat zuverlässig, schaffen das Maljima-Tempo und bauen erfolgreich einen starken sozialistischen Staat auf. Der Vorsitzende des obersten Rates der neuen Sozialistischen Partei Rumäniens hob hervor, die Songun-Politik vom obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee Kim Jong-un gelte für ein wertvolles Schwert, das die Souveränität und Würde des Landes garantiere. Der Vorsitzende des finnischen Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees bemerkte, die Ideen und Theorien von Kim Jong-un ermutigen die Völker in vielen Ländern der Welt groß, die für den Sozialismus und für die lichte Zukunft der Menschheit kämpfen. Der Leiter der Sozialideologie-Studiengruppe in Madrid, Spanien, sagte, die Armee und das Volk der TVRK, die den Marschall Kim Jong-un als obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee haben, werden unter dem Banner des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus mit der Kraft der Einheit von Führer, Partei und Massen sicher einen starken sozialistischen Staat aufbauen.